Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm Nummer 46, Vers 8. Der allmächtige Herr ist bei uns. Der Gott Israels ist unser Schutz. Gott segne dieses Wort. Feste Burg. In diesem Psalm aus dem Alten Testament, Psalm 46, lernen wir mehr, wer unser Herrgott eigentlich ist. Eine feste Burg, ja. Und dieser, nur kurz zur Erinnerung, dieser Psalm, also 46, ist auch besonders bekannt, auch dafür, weil Martin Luther diesen Psalm genutzt hat, eben um sich selber auch Mut zu machen, und hat eben auch selber dazu Gesang, Musik beziehungsweise komponiert, also einen eigenen Hymnen zu Psalm 46 selber komponiert, und das heißt, genannt ist: Ein feste Burg ist unser Gott. So ist es auch in der Lutherbibel. Also nur als Hinweis, selbst der große Reformer Martin Luther hat da in dem Psalm Hilfe gefunden. Und hier eben auch, wie der Psalmist selber schreibt, dass er erkennt, dass der allmächtige Herr bei uns ist. Und dass eben der Gott Israels, also nicht nur Gott Israels, aber unser Herrgott, unser Schutz ist. Und hier sehen wir das Herz des Autoren, des Schreibers, beziehungsweise gesungen hat. Die alten Psalme sind ja überliefert worden durch Gesang und sind dann später niedergeschrieben worden. Aber zu der Zeit eben komponiert, hier nicht von David, ein Psalm, sondern aus anderer Quelle, dass eben Gott bei uns ist, allmächtig ist und bei uns ist und unser Schutz ist. Und woraus sie ankommt, ist, dass Gott eben unsere feste Burg ist. Und wir verstehen dann auch, dass Gott sich eben nicht verändert. Er ist also allmächtig, ja, und er bietet uns auch Schutz. Wir, die wir Christen sind, zu Jesus Christus kommen als reue Sünder und eine persönliche Beziehung mit unserem Jesus Christus haben, können eben diese Wahrheit für uns selber wahrnehmen. Und das ist so ermutigend, ja, der allmächtige Herr ist bei uns. Der Gott ist, es ist unser Schutz. Und wie gesagt, hier ist eben auch für uns wichtig zu verstehen, dass wir in eigener Kraft, in eigener Stärke gar nichts tun können. Unser Jesus Christus sagt uns das auch, ja. In Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 5 am Ende. Also ohne Christus können wir gar nichts tun. Aber eben hier die Einladung, eben mit Christus alles tun zu können, was er denn selber in und durch uns bewirken möchte, unser Jesus Christus. Also Gott ist eben, verändert sich nicht vom Alten Testament zum Neuen Testament und ist wirklich unsere feste Burg, egal was nun die Situation sein mag. Und wir können eben, wir, die wir Jesus Christus folgen, eben diese Wahrheiten für uns selber nutzen und auch immer wieder zu Herzen führen. Und ja, ich möchte euch einladen, unbedingt mal ins Psalter zu gehen, ja, in die Psalmen, und schreibt doch mal welche auf, die euch gefallen, die ihr gern mögt. Macht doch mal eine Top 5 Liste, eine Top 10 von den Psalmen zum Beispiel, ja. Und da könnt ihr immer wieder reingehen, tagtäglich die Bibel lesen und in eurer Beziehung zu Jesus Christus wachsen und nur dadurch in unserer tagtäglichen Bibellesung und auch im Gebet können wir wahrnehmen, was Jesus Christus eigentlich vorhat in unserem Leben, ja, als reuige Sünder. Und was er vorhat, den Zeitrahmen, der ist oft verschieden, also von Mensch zu Mensch auch sehr unterschiedlich. Aber wir können darauf bauen, dass eben Gott unsere feste Burg ist, wie das hier auch hier dargestellt ist, und dass er eben allmächtig ist und eben uns hilft, ja, in Not oder was auch immer das sein mag. Psalmen sind eben auch dazu da, nicht nur, wenn wir was wollen von unserem Herrgott oder wir brauchen Hilfe, sondern einfach, um Danke zu sagen. Ja? Danke, lieber Herr Jesus, dass du da bist und dass du dich um mich kümmerst. Und danke, dass du, was du vorhast in meinem Leben und dass du mir das aufzeigst zu deinem Zeitpunkt und Zeitrahmen. Ja? Und darauf kommt es an. Also wir können auf Gott bauen und all diese Attribute, dass Gott eben allmächtig ist, allwissend, allliebend, ja. Und wir haben dann unseren festen Anker in und durch unseren Jesus Christus. Und dann eben, das können wir tagtäglich wahrnehmen durch Gottes Wort, durch die Bibel. Und das ist ein Riesengeschenk. Und das ist etwas, was wir nicht verpassen wollen. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du unsere feste Burg bist. Ja, du bist immer für uns da und wir, die wir als Reuegesinnte zu dir kommen, hilfst du uns in schwierigen Zeiten und aber eben auch wenn wir nur Danke sagen wollen. Vor allem auch in besseren Zeiten oder gute Zeiten. Gerade dann kommt es darauf an, dir näher zu kommen. Und die Psalmen helfen uns, ja, zu dir zu kommen. Und du machst uns Mut durch die Psalmen. Das sind nicht irgendwelche Gesänge, Herr Jesus, wir wissen das, das ist dein Wort und du hast uns dein Versprechen gegeben und wir können darauf bauen. Das ist also unser Baustein, unser ewiger Baustein, den wir jetzt schon wahrnehmen können in unserem Leben und du hilfst uns in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Wir danken dir für dein Wort und für alles, was du uns tust und getan hast und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.